den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau. Manchmal kommt das Glück bei Tango-Schritten, süße kleine Frau. Alles, was verliebte Herzen tragen, kann man sich so schön beim Tango sagen. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Verliebte Herzen fragen, kann man sie so schön beim Tango sagen. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau?